Also ich habe 10 Punkte und die gehe ich mal durch zum Thema Medienkommunikation und Kommunikationsmedien. Das ist so die gewählte Überschrift. Und ich rede wesentlich über Kommunikation als Sozialtechnologie im 20. Jahrhundert und werde auch sagen, hoffentlich plausibel machen, was ich damit meine. Der erste Punkt ist ganz kurz, nämlich ein Zitat. Generell lässt sich sagen, freies Denken ist der beste Schutz vor Freiheit. Die Emanzipation des Sklaven verhindert man am ehesten, wenn man sich in moderner Manier der Emanzipation seines Denkens widmet. Man lehre ihn, sich zu fragen, ob er frei sein will oder nicht, und er wird sich nicht befreien, sagt Chesterton in Orthodoxie, eine Handreichung für die Ungläubigen vor einiger Zeit. Der zweite Punkt. Drei Beispiele. Das Fernsehen zeigt Bilder von Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Die Zeit hat dazu ein Dossier. Wir wollen nicht, dass sie ertrinken. Wir wollen nicht, dass sie kommen. Was wollen wir tun? Was getan wird, jedenfalls, sobald das Elend in Bildern zu haben ist, als Information und Nachricht, es wird kommuniziert. Wir wollen nicht, dass sie kommen. Das stimmt. Das weiß man auch aus dem Fernsehen. Es gibt Deutsche, die mit Morddrohung, Brandsätzen oder Totschlag einiges dafür tun, dass diesem Wollen Ausdruck verliehen wird. Freilich gibt es viele, die durchaus wollen, dass die Flüchtigen kommen. Freilich gibt es auch viele, denen es gleichgültig ist. Im Prinzip haben sie nichts dagegen, erst einmal. Aber klar ist, und auch immer wieder wird das in der deutschen Geschichte nach 45 und nach 89 klar gemacht, dass man nicht will, dass andere Menschen, dass Fremde, dass Afrikaner kommen. Afrikaner, die einzigen Menschen, die kollektiv mit einem Kontinent identifiziert werden, selten mit der Nation, die sie ja meistens aus katastrophaler Not heraus verlassen, aber egal. Anders die Behauptung, wir wollen nicht, dass sie ertrinken. Da gibt es kaum eine evidente Praxis. Wahr ist einzig der Satz, wir wollen die Bilder und Nachrichten nicht mehr haben von Menschen, die auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken. Und darum geht es bei der Kommunikation in diesem Fall. Es soll verhindert werden, dass Menschen ertrinken, aber nicht, damit sie am Leben bleiben, sondern damit die Information, afrikanische Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken, nicht mehr kommuniziert werden kann. Gleichzeitig, und das ist Teil der perfiden Logik des kommunikativen Medienverbunds, haben solche Informationen aber auch einen ökonomischen Sinn, sorgen für Profit und darüber hinaus, für uns jetzt entscheidend, aber ohnehin mit dem ökonomischen Sinn verbunden, dem Profitmotiv. Der Kommunikationsprozess verlangt die permanente Einspeisung von kommunizierbaren Informationen. So wie man sagen kann, wir wollen nicht, dass die Arbeiter in der chinesischen Arbeitslagerfabrik verrecken, wenn sie die Kleidung unserer Modekollektion zusammennehmen, aber wir wollen die Waren. Die warenproduzierende Gesellschaft kann auf die Produktion von Waren nicht verzichten. Das gilt auch für Information als Ware. Zweites Beispiel, Pegida und so weiter. In ihrer Dummheit haben die Demonstranten zunächst die Blödmaschine, die Metz und Seslen sie nennen, bedient. Nämlich mit kommunizierbaren Bildern beliefert, zu denen sie aber eben zwar nicht die Kommunikation, so doch die nötige Informationsverarbeitung verweigerten. Sie gaben vor, mit den von ihnen sogenannten Mainstream-Medien nicht reden zu wollen. Warum nicht? weil die Mainstream-Medien diese Leute ja gar nicht ernst nimmt und ihnen das Wort im Munde umdreht. Kurzum, A, Wahrheit verheimlicht, B, Wahrheit in Lüge verkehrt. Das Kommunikationsangebot kam vom Fernsehen. Experten und von rhetorisch gewieften Gleichgesinnten von der AfD. Die haben vortragen dürfen, was kommunikationstheoretisch als Grundproblem anerkannt ist, haben also zunächst die dispositive Logik der Funktion von Kommunikation wiederhergestellt. Sie sagten nämlich, in anderen Worten freilich, wenn ihr Nazis seht im Fernsehen, bei Demonstrationen, auf der Straße, dann sind das, nur weil eine Kamera objektiv das zeigt, beziehungsweise ein Kameraobjektiv das zeigt, subjektiv noch lange keine Nazis. Die Argumente kommen aus der funktionierenden Sachlichkeit der Medienkommunikation. Sie lauten: Erstens, ein Faschist, der ein faschistisches Symbol trägt, sagt nicht unbedingt, dass er Faschist ist. Zweitens, was der Faschist sagt, sagen auch andere, zum Beispiel unbescholtene Zuschauer, das Publikum, die Medienkonsumenten, und die sind ja keine Faschisten, gefährlichst. Deshalb kann auch der Pegida-Faschist kein Faschist sein. Drittens, unabhängig von erstens und zweitens, beziehungsweise eigentlich das Argument von erstens und zweitens, sowieso überflüssig machend, nehmt die Leute ernst. Die sind vielleicht zu doof zu sagen, was sie wollen. Das heißt, sie haben keine kommunikative Kompetenz, aber, und das ist entscheidend, sie sind Teil der Kommunikationsgemeinschaft, anders als übrigens die Afrikaner aus dem ersten Beispiel. Und als Teil der Kommunikationsgemeinschaft können die Leute vielleicht unvernünftige Dinge sagen, sie sind aber, soweit man dem Appell folgt, sie ernst nimmt eben, prinzipiell als vernünftige Wesen zu akzeptieren, die ein Recht darauf haben, als vernünftige Wesen mit vernünftigen Interessen anerkannt zu werden. Will man, dass die Nazis verschwinden? Nein, das ist sekundär. Auch hier gilt das Hauptinteresse der Kommunikation, in die die Pegida-Leute eingepflegt werden und in der sie dann verschwinden. Der Hinweis von Gesine Schwan bei einer Fernsehtalkshow, dass das, was die Demonstranten denken, mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und also auch die Mitte der Gesellschaft repräsentiert, wurde als lächerlich abqualifiziert. Das reaktionäre faschistische Bewusstsein bleibt. Die Bilder sind weg, die Demonstranten erst einmal auch. Am Ende gelang die Kommunikation, alles gut, nächste Meldung. Drittes Beispiel. Ärzte kommunizieren mit Patienten. Patienten kommunizieren mit Ärzten. Patienten bleiben, was sie sind, nämlich patient, geduldig. Ich war im Krankenhaus, musste operiert werden. Außer der Anamnese, meinen akuten Schmerz betreffend, die Diagnose war schnell geklärt und sicher, gab es kein Arzt-Patient-Gespräch, aber viel Kommunikation. Wir brauchen Ihre Krankenversicherungskarte. Geben Sie eine Urinprobe ab. Wir müssen Blut abnehmen. Sie kommen jetzt ins CT. Morgen werden Sie operiert. Gleich kommt der Arzt und redet noch einmal mit Ihnen. Wenn Sie wollen, können Sie das Röntgenbild haben. Ich habe es nie gesehen. Es war von dem Röntgenbild nie wieder die Rede. Für die Operation musste ich zwei Formulare ausfüllen, die ich ohne Lesebrille im Krankenhaus kaum lesen konnte. Einmal ging es um eine Einverständniserklärung zu meinem speziellen Operationsfall. Das andere Formular war eine Einverständniserklärung zur Vollnarkose. Die zweite Erklärung habe ich 10 Minuten vor der Vollnarkose unterschrieben. Die erste habe ich unterschrieben, dem behandelnden Arzt zurückgegeben mit den Worten: Ich vertraue Ihnen vollkommen, dass Sie wissen, was Sie tun. Ein junger Arzt. Er sagte mir: Oh nein, Die Zeiten, wo Patienten den Ärzten blind vertrauen mussten, sind vorbei. Fragen Sie nach, wenn Sie Fragen haben. Ich hatte aber keine Fragen, weil ich den seitenlangen Text, den ich ja unterschreiben sollte, im Detail entweder sowieso nicht verstand oder wusste, dass die Fragen, die er mir aufwirft, hier gar nicht zu klären sind. Ohnehin, es gab keine Alternative zur Operation, beziehungsweise wurde mir gar keine Alternative angeboten. Kafkaeske Situation. Ich konnte gar nicht unterschreiben. Entlassen aus dem Krankenhaus bekomme ich einen vorläufigen Arztbrief und habe nun auch die endgültige Fassung. Liebe Kollegin, lieber Kollege, im Brief steht der Befund, den habe ich einfach mündlich, die Experten bekommen ihn in mehrfacher Ausfertigung und auf mehreren Seiten. Ein nächster OP-Termin ist fällig, dafür gibt es 5 Termine insgesamt. Erstens, ich muss mit meinem, wie es so heißt, Facharzt sprechen. Und ich spreche nur mit ihm, keine Untersuchung. Ich bekomme eine Überweisung ins Krankenhaus. Dort der zweite Termin, wieder spreche ich mit einem Arzt. Alle sehr nett übrigens. Wieder keine Untersuchung, außer Ultraschall, Urinprobe. Nun gibt es einen dritten Termin, bei dem ich noch einmal 2 Einverständniserklärungen unterschreibe. Ihnen wird erläutert, was bei der Operation passiert. Blutabnahme, Untersuchung etc. Davor im Übrigen ein Kurztermin, noch einmal beim Facharzt, Urinprobe. Dann werde ich angerufen, mir wird die Uhrzeit mitgeteilt, wann ich am nächsten Tag zur OP ins Krankenhaus mich einzufinden habe. Kommuniziert wird viel. Einigen Menschen bin ich begegnet, erfahre sehr Privates. Ich werde diesen Menschen nie wieder begegnen. Die hier wahrscheinlich als gelungen einzustufende Kommunikation hat ja auch ihr Gutes. Ich bin meine Schmerzen los und am Ende wohl hoffentlich auch mein Nierenstein. Das sozialistische Patientenkollektiv. Der Stein, den jemand in die Kommandozentrale des Kapitals wirft, und der Nierenstein, an den ein anderer leidet, sind austauschbar. Schützen wir uns vor Nierenstein, fällt mir dabei ein. Bleiben wir bei der Medizin. Wenn es auch Definitionen von Gesundheit, zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation, gibt, so beurteilen wir alltagspraktisch Gesundsein am Gegensatz am Kranksein. Wer immer gesund ist, weiß nicht, was gesund ist. Das ist gut so. Die Krankheit soll geheilt werden. Wie das geht, beschreibt die Pathologie. Der Arzt übt an der Leiche. So ist es auch mit gelingender bzw. misslingender Kommunikation. Gelingende Kommunikation wird an gescheiterter Kommunikation gemessen. Wie Kommunikation zu funktionieren hat, wie sie gelingt, beschreiben Kommunikationstheorien an Modellen, die als Schemata gleichsam wie die Leichen sozialer Diskursbeziehungen aussehen. Tot, leblos, nicht konkret. Schaugrafiken. Dass Kommunikation misslingt, scheitert, ist nichts Ungewöhnliches. Kommunikation gelingt nur selten. Überhaupt, auch das Leben gelingt nur selten. Das heißt, Glück gelingt selten, Liebe gelingt selten, noch einmal Gesundheit und Wohlbefinden gelingt selten, alles selten, alles die Ausnahme. Doch obwohl Kommunikation nur selten gelingt und es eine Vielzahl von Ratschlägen und Ratgebern und Seminaren gibt, die vermitteln, wie man gelingende Kommunikation lernen kann, meistens sind es dann Lernprozesse, die angeboten werden. Warum Kommunikation scheitert, Mario Barth, sie sagt, sie meint und so weiter, das gibt es auch in der Fassung, gibt es das metadiskursive Klischee, also die Ideologie, das ist immer noch notwendig, falsches Bewusstsein, dass Kommunikation prinzipiell gelingt und es überhaupt durch gelingende Kommunikation stabilisierte soziale Verhältnisse gibt, durch die wiederum prinzipiell Kommunikation gelingen kann. Ja, in der demokratisch verfassten Gesellschaft, die in der demokratisch verfassten Gesellschaft eingerichteten prinzipiell gelingenden Kommunikationsverhältnisse kommunizieren auch, dass prinzipiell ein gelingendes Leben, Glück, Liebe, Wohlbefinden möglich ist. So jedenfalls suggerieren es die TV-Spielfilme, die Romane, die Krankenkassenmagazine und Gesundheitstipps in den Illustrierten, die Partnerbörsen, das Internet ganz allgemein, irgendwelche Apps für irgendwelche neuen Kommunikationsgeräte im Besonderen. Drittens, Definition aus einem Handbuch Publizistik, Massenkommunikation, Winfried Schulz. Als Kommunikation bezeichnet man einen Vorgang, der auf bestimmten Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Subjekten beruht. Der Begriff ist vom lateinischen communis, gemeinsam, abgeleitet. Gemeinsam haben Kommunizierende erstens eine Verbindung zur Übertragung von Mitteilungen, zweitens eine durch Erwartung gekennzeichnete Beziehung, aus der Information entsteht, drittens bestimmte übereinstimmende Kognitionen, das heißt Wissen, Erfahrung, Bewertung und so weiter, aus denen sich die Erwartungen ableiten und die den Mitteilungen Bedeutung verleihen, und viertens bestimmte Absichten oder Folgen in Bezug auf ihren Zustand oder ihr Verhalten. Kommunikation wird häufig mit Begriffen umschrieben wie Verständigung, Mitteilung, Interaktion, Übertragung und so weiter. Dadurch wird besonders der dynamische Charakter von Kommunikation betont. Kommunikation ist ein Prozess. Viertens. Ein paar Thesen von mir. Der Begriff Kommunikation gehört nicht zur Moderne, sondern zur Krise der Moderne. Insofern geht es bei der Kritik der Kommunikationsverhältnisse um die Krise von Kommunikationsverhältnissen. In ihrer Hochzeit kennt die bürgerliche Gesellschaft noch keine Kommunikation in der heutigen Verwendung des Wortsinns als Terminus technicus. Um 1800 wird nicht kommuniziert. Aufklärung kommt noch ohne Kommunikation aus. Heute hat die Kommunikation die Aufklärung ersetzt. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts ist Kommunikation wesentlich ein religiöser Begriff. Zwar spielt Kommunikation als gemeinsame Rede im Sinn des Dialogs bei den Rhetorikern in der Antike eine Rolle, bleibt aber im Sinne von Mitteilung, Austausch, Verkehr, Verbindung, auch Umgang und schließlich Gemeinschaft auf den Problembereich theologischer Fragen bezogen. Als philosophischer Begriff etabliert sich Kommunikation endgültig erst in der Existenzphilosophie des 20. Jahrhunderts bei Kreyastos. Dieser Hinweis ist entscheidend, denn bereits in den Vorformen der Existenzphilosophie, marginal bei Schopenhauer, vor allem dann aber bei Kierkegaard, ist von Kommunikation die Rede. Das Auftauchen des Begriffs der Kommunikation bei Kierkegaard Mitte des 19. Jahrhunderts ist deshalb interessant, weil sich hier zeigt, inwiefern die Formung des Kommunikationsbegriffs als Terminus technicus historisch zusammenfällt mit dem Industriekapitalismus bzw. der fortschreitenden Wertvergesellschaftung respektive Durchkapitalisierung der Welt. Der Begriff der Kommunikation korrespondiert gleichsam mit dem Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft als ein sich verschärfender, immanent krisenhafter sozialer Zusammenhang von Widersprüchen im Hinblick auf zwei Topoi. A. Als soziales Verhältnis zielt Kommunikation auf das Tauschverhältnis in ihrer idealtypischen Form mithin auf einen Äquivalenttausch. Eine kritische Kommunikationstheorie hat zu berücksichtigen, dass der Begriff der Kommunikation selbstkritisch ist. Fünftens. Kommunikation ist ein Begriff der katholischen Kirche. Also da kommt er her. Es geht um die richtige Verbreitung der Glaubenslehre. Es kommt vielleicht nicht von ungefähr, dass Grundlagentheoretiker der Kommunikations- und Medientheorie erzkatholisch waren, so wie der Faschist Emil Dofifatz oder der sympathisch technohumanistische Heideggerianer, auch ein Katholik, Marshall McLuhan. Sechstens. Mit der Entwicklung des Industriekapitalismus kommt es allerdings zu einer Bedeutungsverschiebung des Wortes Kommunikation. Die benutzen Marx und Engels Kommunikation. Friedrich Engels, zwei Zitate aus Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Punkt, Punkt, Punkt. Tätigkeit in der Herstellung von Kommunikation. Was ist gemeint? Ich zitiere weiter. Von 1818 bis 1829 wurden in England und Wales 1000 englische Meilen Chausseen von der gesetzlichen Breite von 60 Fuß angelegt und fast alle alten nach McAdams Prinzip erneuert. In Schottland legte die Behörde der öffentlichen Arbeiten seit 1803 an 900 Meilen Chaussee und über 1000 Brücken an. Zweites Zitat. In einem Land, wo die Kommunikation, namentlich zwischen entfernten Punkten, viel mehr von den Eisenbahnen als von den Landstraßen abhängt, Punkt, Punkt, Punkt. Also es geht um Verkehr. Marx spricht in dieser Hinsicht sogar von der Kommunikationsindustrie. Im Kapital, Band 2, heißt es, es gibt aber selbstständige Industriezweige, wo das Produkt des Produktionsprozesses kein neues gegenständliches Produkt, keine Ware ist. Ökonomisch wichtig davon ist nur die Kommunikationsindustrie, sei sie eigentliche Transportindustrie für Waren und Menschen, sei sie Übertragung bloß von Mitteilungen, Briefen, Telegramm etc. Soweit Karl Marx. Siebtens, entscheidend. Die Kommunikationsindustrie wird im 20. Jahrhundert zur Schlüsselindustrie, als Kulturindustrie. Bevor Adorno diesen Begriff in der Dialektik der Aufklärung einführt, spricht er sporadisch von der, mit englischer Bezeichnung, auch in deutschen Texten, Communication Industry in den 30er Jahren. Zwei Zitate. Jazz, ursprünglich ein soziales Randphänomen, das vom Lumpenproletariat hervorkam, ist vom Betrieb der Communication Industry mehr und mehr geglättet, seiner bescheidenen, schockierenden Züge entäußert und vollkommen aufgesaugt worden. Also Communication Industry hier schon mehr oder weniger synonym mit dem, was später Kulturindustrie heißt. Und aus Aldous Huxley und die Utopie. Hier geht es um die Albträume neuer Waren, um den Alt, das ist grammatikalisch natürlich bei dem Adorno-Satz jetzt so ein bisschen schwer, also das sage ich noch, es geht Adorno um den Albtraum neuer Waren, der dem, jetzt kommt das Zitat, standardisierten, in den Bahnen der Communication-Industrie verlaufenden Bewusstsein ungezählter mit der jüngsten Phase des Kapitalismus in den wachen Alltag einbricht. Also standardisiertes Bewusstsein in den Bahnen der Communication-Industrie. Anders als Marx es sagt, produziert also die Communication-Industrie durchaus Waren. Es sind Kulturwaren, beziehungsweise die als Ware hergestellte Kultur, in Anführungszeichen, weil das nicht verwechselt werden darf mit dem, was noch im 19. Jahrhundert im bürgerlich-ideologischen Sinne als Kultur gilt. Huxley handelt in seinem Roman Schöne neue Welt, darum geht es auch in Adornos Text, noch visionär, gleichwohl verfestigt sich vor allem in der Studioproduktion des Hollywood-Kinos eben dies, was Huxley ja auch beschreibt, als Kulturindustrie. Kommunikation ist ihr Schema, das Schema der Massenkultur. Das Schema der Massenkultur ist ein Text von Adorno, den er, so kann man ihn lesen, als Fortsetzung des Kulturindustrie-Kapitels geschrieben hat. Der, Zitat, universale Informationscharakter ist das Siegel der radikalen Entfremdung zwischen dem Konsumenten und dem unausweichlich nahen Produkt. Stufe in der Entfaltung der Herrschaft übers Bedürfnis lassen sich unterscheiden. Reklame, Information, Befehl. Achtens, dieser Komplex ist neu. Also der Zusammenhang von Reklame, Information, Kulturindustrie, Communication Industry mit kapitalistischer Warenproduktion und einer entwickelten Warenproduktion. A, es geht ums Bedürfnis. Das ist auch neu. Also es gibt natürlich bei Hegel ganz klar, System der Sittlichkeit ist ein System der Bedürfnisse. Aber das sich auch im gesellschaftlichen Sinne, also das heißt von Institutionen aus, an Universitäten, Forschungsbereichen und so weiter, Gedanken gemacht wird darüber, was menschliche Bedürfnisse sind und wie die befriedigt werden können, gehört natürlich zur Konsumgesellschaft, die sich vollends ausprägt in den 1920er Jahren in Amerika und ist eben als Gegenstand der Betrachtung des Menschen ein völlig neues Thema. Das ist hochinteressant, ist auch bei Adorno diese Beschäftigung mit Huxley, also mit diesem Roman Die schöne neue Welt, gleichzeitig im Kontext steht mit einem Text, wo wörtlich Teile aus diesem Huxley-Aufsatz übernommen sind, der heißt Theorie des Bedürfnisses. Und in dem Kontext diskutieren die kritischen Theoretiker in Amerika das erste Mal, nämlich Adorno, Horkheimer, auch Herbert Marcuse, das, was Marcuse später aufgreift und wofür er heftig angefangen wird, die Theorie des falschen Bedürfnisses und des richtigen Bedürfnisses. Also das hat da seinen Ursprung. B, es geht ums Bewusstsein, aber in einer Weise, die eigentlich sich schon entfernt von dem, was gerade erst ein paar Jahrzehnte vorher und immer noch da lebend von Sigmund Freud entschlüsselt wird, als Theorie des Unbewussten und damit auch Bewusstseins, Vorbewusstseins. Und C, es geht um Entfremdung. D, insgesamt, Kommunikation hat zu tun mit der Konsumgesellschaft. Der Konsum verdeckt die kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Also das ist ja ein wesentlicher Schritt, der stattfindet von Marx zu eben dem auch Darstellung der Kulturindustrie bei Adorno, dass Marx hier Kommunikation benutzt, noch eindeutig im Hinblick auf Produktionsverhältnisse, auch Adorno mit der Kulturindustrie Produktionsverhältnisse beschreibt, nämlich die Produktionsverhältnisse von Kultur. In der Ideologie der Kulturindustrie geht es aber eben nicht um Produktion, sondern um Reproduktion bzw. um Kultur selbst, und Kommunikation hat, selbst wenn es um den Austausch und die Mitteilung von Waren geht, in der Regel nichts mit den Produktionsverhältnissen dieser Mitteilung, dieser Waren, dieser Informationen zu tun. Wenn man sich anguckt, wie die Konsumgesellschaft in den 20er Jahren rezipiert wird und ob sie rezipiert wird, ist auffällig, dass sie für eine immer geartete kritische Theorie eigentlich noch kein Thema ist. Also interessant ist, dass zum Beispiel auch bei Max Weber, um das jetzt so ganz weit zu fassen, Kommunikationsverhältnisse noch kaum eine Rolle spielen, obwohl ja sehr genau gesellschaftliche Verkehrsformen dargestellt werden. Bei Simmel zwar die Rede ist von sehr heute als Kommunikationsverhältnis beschreibbaren konkreten Alltagsbeziehungen, dann von Entfremdung die Rede ist, aber eben nicht von Kommunikation. Und für mich am anschaulichsten 1923, also am Anfang dieser goldenen 20er Jahre, die natürlich auch schon überschattet sind vom drohenden Faschismus, nach dem Ersten Weltkrieg, also auch schon diese Katastrophe hinter sich haben. Am Anfang der 20er Jahre 1923 gibt es mehrere sehr wichtige Bücher für das 20. Jahrhundert, für die kritische Theorie. Ich nenne zwei. Das ist Ernst Bloch, Geist der Utopie in der neuen Fassung, umgeschrieben. Und vor allen Dingen Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein. Es gibt noch ein drittes, Karl Korsch, Marxismus und Philosophie. Das sind also beides Bücher, die, also das von Bloch und das von Lukács, die in sehr dezidierter Weise versuchen, gesellschaftliche Verhältnisse als, wie Lukács es nennt, konkrete Totalität zu bestimmen. Aber das, was dann später als Kommunikationsverhältnis beschrieben wird, kommt da überhaupt nicht vor. Und das ist sehr bemerkenswert und erklärt vielleicht, andere Begriffe spielen eine Rolle, bei Lukács ist das Verdinglichung. Das erklärt vielleicht, warum die kritische Theorie eigentlich keine Kommunikationstheorie liefert. In dem Zusammenhang für mich immer sehr eindrücklich und auch wichtig, meine ich in diesem Kontext, Martin Buber, auch 1923, das Buch Ich und Du, wo er den Dialog in einer, wie soll man sagen, pädagogisch-jüdischen Perspektive einführt und eigentlich etwas beschreibt, was man eben auch heute als Kommunikationsverhältnis, auch als gelingende Kommunikation darstellen könnte. Aber bemerkenswert ist, dass das Buber da überhaupt nicht drum geht, dass Kommunikation eben strukturell was anderes meint. Wir können weitergehen. Das erste Mal in so einem Kontext ist von Kommunikation die Rede bei Brecht, der Rundfunk als Kommunikationsapparat, 1932. Da geht es aber auch eher darum, dass fast schon so in der Verlängerung des marxischen Kommunikationsbegriffs eben der Rundfunk, gemeint ist damit damals Radio, noch nicht Fernsehen, obwohl sie Anfänge davon auch schon zu haben sind, dass also das Radio ein Apparat der Kommunikation ist, aber das ist ja Brechts entscheidende Einschränkung, die Leute haben nichts zu kommunizieren. Das geht ja so ein, später auch in die kritischen Kommunikationstheorien, ich werde den Namen nachher noch erwähnen, aber nicht die Theorie dazu, Enzensberger, über Bausteine einer Theorie der Medien. Aber es ist eben bemerkenswert, man könnte sagen, Brecht liefert ja eine Vorlage mit diesem Kommunikationsverständnis, dass zum Beispiel in dem berühmten und berüchtigten sogenannten Kunstwerkaufsatz von Walter Benjamin, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit von 1936, wieder der Kommunikationsbegriff keine Rolle spielt. Neuntens, Kommunikation als Sozialtechnologie. Komme ich zum Enzensberger. Also mir geht es jetzt darum, dass ich rekonstruieren will, an so kleinen Stationen, wie es kommen konnte zu Kommunikation und Kommunikationstheorie als Schlüsselkomplex auch soziologischer Forschung in den 70er Jahren, also was das bedingt hat, welchen Stellenwert überhaupt Kommunikation im 20. Jahrhundert bekommen hat. Und damit natürlich auch Medienkommunikation und Kommunikationsmedien. Es geht noch nicht um Kommunikation. Bei Enzensberger in dem Text, auf den ich mich jetzt beziehe, aus dem ich zitiere. Es geht aber um etwas, was eigentlich der Sache nach schon beschreibt, was mit Kommunikation im entwickelten Kapitalismus passiert. Entwickelter Kapitalismus in der Nachkriegszeit heißt eben die sogenannte Überflussgesellschaft, also Affluent Society, heißt eine Konsumgesellschaft und ein relativer Wohlstand. Man könnte es so ein bisschen unter die These stellen, der Ausbau der Kommunikationsmöglichkeiten, technisch wie sozial, führt zur Einschränkung, ja Abschaffung der Kommunikationswirklichkeit. Das beschreibt Enzensberger eben 1962 mit dem Begriff einer Bewusstseinsindustrie. Ein ganz kleiner Text, ich zitiere einiges daraus, weil das sehr eingängige Sätze sind, die er da formuliert. Er nennt die Bewusstseinsindustrie die eigentliche Schlüsselindustrie des 20. Jahrhunderts. Vier Bedingungen der Bewusstseinsindustrie. Ich zitiere erstens, und da argumentiert er insgesamt ähnlich wie Adorno und Horkheimer mit der Kulturindustrie auch dialektisch. Also es geht nicht einfach darum zu sagen, hier das ist alles Mist oder wie auch immer, das grundsätzlich Falsche, was es ist, sondern es ist gleichzeitig auch ein Moment des Fortschritts, zumindest unter Bedingungen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Also vier Bedingungen der Bewusstseinsindustrie. Erstens, Aufklärung im weitesten Sinn ist die philosophische Voraussetzung aller Bewusstseinsindustrie. Sie ist auf den mündigen Menschen auch dort noch angewiesen, wo sie seine Entmündigung betreibt. Zweitens, die politische Voraussetzung der Bewusstseinsindustrie ist die Proklamation, nicht die Verwirklichung der Menschenrechte, insbesondere der Gleichheit und der Freiheit. Erst die Fiktion, als habe jeder Mensch das Recht, über die Geschicke des Gemeinwesens und über sein eigenes zu verfügen, macht das Bewusstsein, dass der Einzelne sowie die Gesellschaft von sich selber hat, zum Politikum und dessen industrielle Induktion zur Bedingung einer jeden künftigen Herrschaft. Also da sind wir im Prinzip wieder beim Eingangszitat. Also lasse den Sklaven darüber diskutieren, ob er frei sein will, und er wird sich nicht befreien wollen. Drittens, ein längeres Zitat kommt mit so einem historischen Bogen: Solange Arbeiter und Bauern vom Ertrag ihrer Arbeit nur das nackte Dasein fristen können, ist Bewusstseinsindustrie nicht möglich, auch nicht erforderlich. Zur Unterhaltung der herrschenden Minorität genügen aber vorindustrielle Verfahren der Bewusstseinsvermittlung. Erst wenn die Grundstoffindustrie aufgebaut und die massenhafte Herstellung von Konsumgütern gesichert ist, kann sich die Bewusstseinsindustrie entfalten. Die Verfeinerung der Produktionsmethoden erzwingt einen immer höheren Ausbildungsgrad, nicht nur der dirigierenden Schicht, sondern der Mehrheit aller Bürger. Ihr steigender Lebensstandard bei sinkender Arbeitszeit erlaubt es ihnen erst, Bewusstsein in einem anderen als dem stumpfen, dumpfesten Sinn zu haben. Dabei, wieder Dialektik der Aufklärung, dabei werden Energien frei, die für die Herrschenden nicht ungefährlich sind. Um diese Gefahr zu bannen, muss das Bewusstsein um- bzw. abgelenkt werden, um es schließlich durch industriell gefertigte Bewusstseinsderivate zu ersetzen. Genau das leistet das Fernsehen, die Tageszeitung, das Radio, kurzum, wie Neck und Kluge das nennen, der Medienverbund. Heute überhaupt der gesamte Komplex der digitalen, die analogen Kommunikationsapparate. Jetzt wieder Enzensberger, Punkt 4, wir sind immer noch 1962. Der ökonomische Prozess der Industrialisierung bringt die letzten, nämlich die technologischen Voraussetzungen, ohne die Bewusstsein industriell nicht induziert werden kann, gleichsam von selber mit. Das war Enzensberger, und was er meint, also technologische Voraussetzungen, sind dann in der Folge der Entwicklung Funk, Film, Phono und Fernsehtechnik. Man muss sich ja immer wieder vergegenwärtigen, dass das in der Form, wie das heute uns selbstverständlich ist, in den Zeiten 50er, 60er und dann vor allen Dingen 70er Jahre völlig neu ist. Also nicht einfach nur das, was da technisch passiert, sondern eben ganz entscheidend die Art und Weise, wie über Bilder, über Sprache, Information überhaupt als Information, also als technische Pakete generiert werden. Jetzt kommt nochmal Enzensberger. In ihren fortgeschrittensten Branchen handelt sie, also die Bewusstseinsindustrie, nämlich überhaupt nicht mehr mit Waren, Bücher und Zeitung, Bilder und Tonträger sind nur ihre materiellen Substrate, die sich mit zunehmender technischer Reife immer mehr verflüchtigen und nur in ihren altertümlichen Zweigen wie dem Verlagswesen eine ökonomisch erhebliche Rolle spielen. Man könnte natürlich sagen, ja, recht hat er mit MP3 und dergleichen, den digitalen Stream-Verfahren, und so hat man das heute noch viel deutlicher. Zitat weiter: schon der Rundfunk ist mit einer Zündholzfabrik gar nicht mehr zu vergleichen. Sein Produkt ist durchaus immateriell hergestellt und unter die Leute gebracht werden nicht Güter, sondern Meinung, Urteile und Vorurteile, Bewusstseinsinhalte aller Art. Dass Ausbeutung nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine Bewusstseinstatsache ist, ist hierfür entscheidend. Wer Herr und wer Knecht ist, das entscheidet sich nicht daran, wer über Kapital, Fabriken und Waffen, sondern auch, je länger, je deutlicher daran, wer über das Bewusstsein der anderen verfügen kann. An die Stelle der materiellen, letztes Zitat, an die Stelle der materiellen tritt eine immaterielle Verelendung, die sich am deutlichsten im Schwinden der politischen Möglichkeiten der Einzelnen ausdrückt, einer Masse von politischen Habenichtsen, über deren Köpfe hinweg sogar der kollektive Selbstmord beschlossen werden kann, steht eine immer kleinere Anzahl von politisch Allmächtigen gegenüber. Dass dieser Zustand von der Majorität hingenommen und freiwillig ertragen wird, ist heute die wichtigste Leistung der Bewusstseinsindustrie. 2 Jahre später erscheint in den Vereinigten Staaten ein Buch, das dann Bestseller wurde, dann lange Zeit überhaupt nicht zu haben war, dann immer mal wieder zu irgendwelchen Jubiläen zu kaufen ist, nämlich Herbert Marcuse, Der eindimensionale Mensch, 1964, One Dimensional Man. Da ist relativ am Anfang des Buches noch ein Abschnitt über die Abriegelung des Universums der Rede, über Sprache in der verwalteten Welt. Ich lese das auch mal kurz vor, weil Marcuse mehr als Enzensberger doch noch mal akzentuiert auch den Zusammenhang zwischen Ware und Information beziehungsweise die Parallele zwischen Sprachentwicklung und Entwicklung der Warentauschgesellschaft. Ich springe aber mitten rein, also der Satz fängt an mit dieser Art des Wohlergehens. Der produktive Überbau über der unglücklichen Basis der Gesellschaft durchdringt die Medien, die zwischen den Herren und ihren Dienern vermitteln. Ihre Reklameagenten modeln das Universum der Kommunikation, in dem das eindimensionale Verhalten sich ausdrückt. Ja, Kommunikation als Ausdruck, also das Universum der Kommunikation, Ausdruck des eindimensionalen Verhaltens. Ihre Sprache zeugt von Identifikation und Vereinigung, von systematischer Förderung positiven Denkens und Handelns, von dem planmäßigen Angriff auf transzendente kritische Begriffe. In den herrschenden Sprechweisen erscheint der Gegensatz zwischen zweidimensionalen, dialektischen Denkweisen und technologischen Verhalten oder gesellschaftlichen Denkgewohnheiten. Im Ausdruck dieser Denkgewohnheiten verschwindet allmählich die Spannung zwischen Erscheinung und Wirklichkeit, Faktum und Faktor, Substanz und Attribut. Übrigens, Adorno hat kaum beachtet, aber in diesen Studien, die er gemacht hat über Horoskope, genau das für die Astrologie definiert, was auch für die Kulturindustrie gilt, nämlich dass der Unterschied zwischen Fiktion und Fakt verschwindet. Ja, also das ist sehr entscheidend. Wir können es heute einthalben sehen und es ist so als These überhaupt nicht mehr auffällig, weil das so völlig klar ist bei jeder Sendeminute des Privatfernsehens, aber mittlerweile auch jeder Sendeminute der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Also es verschwindet die Spannung zwischen Erscheinung und Wirklichkeit, Faktum und Faktor, Substanz und Attribut. Die Elemente der Autonomie und Entdeckung des Beweises und der Kritik weichen der Bezeichnung, Behauptung und Imitation. Magische, autoritäre und rituelle Elemente durchdringen das Sprechen und die Sprache. Die Rede wird der Vermittlung beraubt, die Stufen des Erkenntnisprozesses und der erkennenden Bewertung sind. Also genau das kann man wunderbar auch sehen an nicht zuletzt weit über Marcuse 1964 hinaus der Entwicklung von Werbesprache. Ja, also wenn man mal so, kann man ja alles machen, dann Kommunikationstechnik bei YouTube, sich ältere Werbung, Reklameclips anguckt aus den 60er Jahren, auch noch 70er Jahren, also trotz der ganzen Buntheit der 70er Jahre, die wirken extrem statisch in ihrer Sprache, also fast tot, wenn man das vergleicht mit der Selbstverständlichkeit, in der sich heute Werbeslogans formulieren, die ja im Wesentlichen auf zwei Säulen basieren. Nämlich genau das, wie Marcuse es hier beschreibt. Auf der einen Seite geben sie vor, völlig rational, also vernünftig, aber auch rationell zu beschreiben, um was für Produkte es geht, warum diese Produkte gut sind, was auch immer beim Auto wichtig ist, Airbag und so weiter. Also alle Sicherheitsmaßnahmen sind da, Waschmittel, Wäschweiß und so, Partnerwahl, alles super, wenn man bei Parship ist. Gleichzeitig aber ist das durchsetzt eben mit eigentlichem Rückgang in die Magie, ins Rituelle, in das, was in der Dialektik der Aufklärung der Rückfall in Mythos ist. Ja, also es sind eigentlich Schemata, die, ist ja auch alles klar, ne, aber die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben, die aber gerade in dieser Verkettung von sozusagen irrationalen Motiven und rationalen Motiven funktionieren. Das sind die 60er Jahre. Jetzt mache ich noch einen kleinen Exkurs, der so ein bisschen vorgreift, wie, meine ich, erklärbar wäre, wie es hat zu dieser Entwicklung in den 60er Jahren kommen können. Nämlich nochmal ein Rückgriff auf die Zeit um 1900. Ein sehr, für mich sehr instruktives Buch, deswegen will ich da auch Reklame machen. Lässt sich da lesen, auch wenn Kommunikation nicht das Thema ist, aber es kann übertragen werden, nämlich Klaus-Jürgen Bruder, ein Psychoanalytiker aus Berlin, der Anfang der 80er eine Studie veröffentlicht hat, Psychologie ohne Bewusstsein, über den Behaviorismus in den USA, also wie der Behaviorismus zur Sozialtechnologie hat werden können. Und gemeint ist damit eben nicht nur, aber auch Behaviorismus als Teil der Verhaltenspsychologie oder überhaupt die Ausrichtung der Psychologie weniger als Psychoanalyse, denn als Verhaltenspsychologie, sondern vor allen Dingen verschiedenste Kontrollmaßnahmen, die gesellschaftlich, letztendlich auch politisch-staatlich installiert werden. Also er bezieht sich da auf den Behaviorismus, wie er von John Watson in den 1910er und 1920er Jahren verfestigt wird, wo offen dafür argumentiert wird in den Schriften, dass es eben kein Bewusstsein gibt, also es wird eine Ausschaltung des Bewusstseins betrieben und Psychologie wird damit zur positiven Wissenschaft. Menschliches Verhalten kann statistisch ermittelt werden, wird auch statistisch ermittelt, kann nach Standards gemessen werden und in Schemata beschrieben werden und wird auch so geformt. Also wenn man das, was er beschreibt, was Bruder beschreibt, vergleicht zum Beispiel mit dem, was in den 20er Jahren sich entwickelt, zum Beispiel in der Arbeitswissenschaft, also bei Taylor, ne, One Best Way, also es gibt einen besten Weg, nach dem Fertigungsprozesse gestaltet werden können. Es gibt den Normmenschen, das kennen wir alle, zieht sich weltweit durch, unter dem Vorzeichen auch der, was auch immer, neues Bauen, moderne, bei Le Corbusier gibt es das, natürlich ganz entscheidend der Fordismus, also die Einführung des Fließbandes, was ja nicht nur Fordismus ist, sondern eben auch eine Lohnerhöhung, die Beteiligung der Arbeiter an Betriebsstrukturen und so weiter. Das Fließband bei Ford ist deswegen wichtig, weil das das erste Mal ein Fließband ist, wo der Rhythmus der Arbeit durch die Maschine vorgegeben wird und nicht mehr durch die Arbeitsleistung der Arbeiter. Das Fließbänder gibt es auch schon vorher, aber dass jetzt dieses Prinzip eingeführt wird, ist entscheidend. Und wenn man so will, um das überhaupt gesellschaftlich installieren zu können, braucht es natürlich eine Modifizierung unseres Verhaltens. Also ich sage jetzt unseres Verhaltens als Menschen, zum Beispiel dahingehend, dass wir auch gewöhnt werden an Eintaktung von Zeitabständen, dass man wirklich also nicht rumbummelt, ne, was alles noch Probleme sind zu der Zeit. dass man nicht rumbummelt, sondern sich exakt stechuhrmäßig einfindet und auch gleichzeitig aber quasi nach Reizreaktionsschema Feedback bekommt, alles so Worte aus der Kommunikationstheorie später, ja, Feedback bekommt, also Belohnung bekommt, irgendwelche Anreize bekommt und so weiter. Also die Einführung des Behaviorismus, der Verhaltenskontrolle um 1900, geht los mit einem Rückblick auf die Krise, in die die USA stecken, eigentlich seit dem Bürgerkrieg. Also der Norden ist jetzt das Industriezentrum und hat mit erheblichen Problemen zu kämpfen, also nicht nur der ökonomischen Krise, sondern auch mit politischen Problemen. Also wir sind in der Zeit, wo der 1. Mai entsteht, wo die Arbeiterbewegung sich auch in Amerika formiert. Und was Bruder ganz anschaulich beschreibt, Chicago als ein zentraler Ort wird zu einer Art Labor. Ein Problem ist, dass die Arbeiter nicht sesshaft sind und ständig ihren Ort wechseln. Das bringt eine Unruhe rein. Und ein Name ist hier sehr wichtig, den Bruder auch diskutiert, das ist John Dewey. Einige kennen den vielleicht aus der Pädagogik, Projektunterricht, das geht alles auf John Dewey zurück. Gleichzeitig ist ein Demokrat gewesen, philosophisch Pragmatist, daran schließt er an, hat nachher eine Kampagne gemacht für Trotzki in den 30er Jahren und so weiter. Das ist also eine sehr wichtige Gestalt für eigentlich auch einen Demokratisierungsprozess in den USA. Und mit John Dewey und anderen war es eben die Idee, diese Erkenntnisse der Psychologie, also auch des Behaviorismus, erstmal zu nehmen, um Verhältnisse zu kontrollieren, um Bevölkerung zu kontrollieren, nicht um sie jetzt zu kontrollieren im politischen Sinne, um sie ruhig zu stellen, sondern um einfach Lebensverhältnisse zu verbessern. Ja, also das betrifft ja eigentlich den gesamten Modernisierungsprozess in den 10er Jahren, 20er Jahren, dass es immer noch genügend Leute gibt, das kann man in der Sowjetunion drauf und runter sehen. Also da muss man natürlich Abstriche machen mit Lenin auch schon und mit Stalin erst recht. Aber dass sozusagen die Verbesserung der Lebensverhältnisse eigentlich immer funktioniert über Vorstellung einer verbesserten sozialen Kontrolle. Und das ist eben besonders deutlich hier im Einfluss auf die im Einfluss des Behaviorismus bei Dewey und anderen. Und jetzt ist aber eben entscheidend, dass darüber auch Standards eingeführt werden, die sich letztendlich widerspiegeln in nicht nur den Standardisierungen, die es auch in der Produktion gibt, also die ganzen, bis in die Textilindustrie, also zum Beispiel Einführung von Kleidergrößen ist in der Zeit, also auch da eine Standardisierung des Menschen von außen, aber letztendlich auch widerspiegelt in so einer ganz einfachen Rede, für die ja die USA bekannt sind und auch gut sind, nämlich, dass das das Land sei mit dem höchsten Lebensstandard. Also diese Idee, dass es sozusagen als angenehmes Leben, als gelingendes Leben sowas wie einen Standard gibt, den man dann auch alltagssprachlich als Lebensstandard bezeichnet, kommt aus der Zeit. Die These ist, Behaviorismus als Sozialtechnologie setzt sich im Kommunikationsparadigma fort. Techniken der Kommunikation, der Medienkommunikation, wie sie seit Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelt werden und zum Teil auch schon während des Zweiten Weltkriegs als Teil psychologischer Kriegsführung militärisch erprobt wurden, haben im Behaviorismus ihren Ursprung. Verschiedene Faktoren können dafür genannt werden als entscheidend. Ich nenne ein paar. Das eine wäre, darauf verweise ich immer gern, Edward Bernays, ein Neffe von Sigmund Freud, der in den 20er Jahren Techniken der Public Relations erstmals entwickelt, also mit Freud, mit dem, was sein Onkel entdeckt hat, versucht, an die, wie er das nennt, Hidden Desires der Bevölkerung ranzukommen, also an das versteckte Begehren und jetzt zum Beispiel Autos verkauft, nicht mehr, weil man damit schnell von Punkt A nach Punkt B kommt, sondern Auto als Statussymbol verkauft und so weiter. Das ist ein ganz einfacher Trick, aber eben entscheidend, dass sowas erstmal eingeführt werden muss. Und auch hier auf psychologischer Ebene wird eine Verknüpfung von Konsum und Politik betrieben. Also das sind eigentlich die beiden Bereiche, wo Bernays auch tätig ist. Es geht also um Stabilisierung der Konsumgesellschaft und das heißt nicht nur um Profit über den Massenkonsum, der kommunikativ vermittelt ist, über Reklame, nämlich dass jede Ware immer auch Reklame für die Welt ist, wie sie ist, sondern auch Stabilisierung durch die Konsumgesellschaft dahingehend, dass mit der Konsumgesellschaft der objektive Klassenkonflikt, ob man den nun wahrnimmt oder nicht, befriedet werden kann, also zumindest scheinbar befriedet werden kann, durch Befriedigung subjektiver neuer Bedürfnisse des Individuums. Also ein konsumistisches Individualbewusstsein ersetzt das alte Klassenbewusstsein. Entscheidend hierfür, Enzensberger hat darauf hingewiesen, sind die Entstehung der Kommunikations- und Informationstechnologien. Was die mit sich bringen, ist ja eben nicht nur, wie ich es eben angedeutet habe und allen klar ist, dass hier neue bildgebende Verfahren geschaffen werden, auch die Sprache einen neuen Ausdrucksträger bekommt, Kommunikation sich, glaube ich, selber auch versachlicht und technisiert, also was uns heutzutage ja alles völlig klar ist. So und so viele Leute haben bei Facebook angekündigt, dass sie zu dieser Veranstaltung kommen. Und da sieht man dann, wie viele jetzt hier sind und so weiter. Nur ganz entscheidend ist, dass mit diesen Kommunikationstechnologien gleichzeitig Kommunikation fragmentiert wird, also zerlegt wird in einzelne Kommunikationsbereiche, die inhaltlich vollständig voneinander getrennt sind, aber permanent gleichzeitig geliefert werden. Also der eine Kanal zeigt den Krieg in Vietnam zum Beispiel, der andere Kanal zeigt ein Unterhaltungsprogramm. Und das Ganze haben wir heute vervielfacht über 30 Kanäle. Und wir haben das selbst, wenn es hintereinander geschaltet ist, haben wir damit überhaupt kein Problem mehr. Also wir können eine Fernsehsendung sehen und es läuft selbst unten ein Ticker durch, der uns darüber informiert, wie hoch jetzt die Anzahl der, was weiß ich, Erdbebenopfer ist oder wie auch immer. Und man wartet dann auf die Nachrichten, die darüber informieren, aber der Spielfilm wird nicht unterbrochen. Es hat aber in den 60er Jahren noch zwei andere Dimensionen, die sehr entscheidend sind natürlich. Klar, die 68er sind dabei, andere Kommunikationsformen auszuprobieren. Auch das ist sehr wichtig, dass diese anderen Kommunikationsformen zunächst natürlich diesen sehr eindimensionalen Kommunikationsmodellen der 60er Jahre widersprechen, gleichzeitig aber die Vorlage liefern für eigentlich eine Modernisierung des Kommunikationsapparates in den 70er und 80er Jahren. Also das, was spätestens in den 80ern möglich wird mit was auch immer, MTV oder eben auch Privatfernsehen und so weiter, basiert mehr oder weniger, also nicht darauf, dass die 68er gesagt haben, so wollen wir das, sondern dass die quasi einen Zugang zu diesen neuen technischen Kommunikationsformen hatten, der unter anderem eben nicht linkspolitischen Vorzeichen auch verwendet werden kann für das, was wir dann heutzutage so als allgemeine Medienlandschaft kennen. Entscheidend ist vielleicht, dass darin auch noch steckt, dass gleichzeitig die Gesellschaft damals andere Kommunikationsprobleme gesehen hat, die sie glaubte technisch lösen zu können. Also zum Beispiel Generationskonflikt. Ja, also das ist auch ein Kommunikationsproblem gewesen, was versucht wurde, eben technisch zu lösen. Darüber, dass Jugendliche Fernsehformate bekommen, dass über die Fernsehformate gleichzeitig die Kultur der Jugendlichen, die natürlich nicht von den Jugendlichen kommt, sondern industriell hergestellt wurde, den Erwachsenen nahegebracht wurde und so eine Verschmelzung stattfindet. Ne? Also Kommunikation heißt da auch, man zeigt einfach mal, was wollen die Leute vielleicht und dann funktioniert das alles schon so ein bisschen besser. Ein zweiter wesentlicher Aspekt dabei ist aber, dass die Entstehung der Informationstechnologie nicht nur für den Bereich der Reproduktion, also allgemein für die Kulturindustrie, Auswirkungen hat, sondern auch ihre Parallele, wenn nicht Auswirkung in der Technologieentwicklung der Fabrik hat oder überhaupt der Industrie hat. Also es ist sehr entscheidend, was wiederum auch Kommunikationsprozesse solcher technischen Art notwendig macht, das Ende der 60er Jahre, wo auch noch mal so ein bisschen Arbeitskämpfe anfangen, die dann schnell abflachen, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, ein enormer Automatisierungsschub in den Fabriken, zumindest in Europa und in den USA, sich durchsetzt. Der Auswirkungen hat sogar aufs Bildungssystem, abgesehen davon, dass das Bildungssystem nach 68 sowieso transformiert wird, Auswirkungen hat auf das Bildungssystem, zum Beispiel dahingehend, dass scheinbar jetzt neue neue Wissensformen notwendig sind, um diese Maschinen zu bedienen, was aber faktisch gar nicht stimmt. Also das ist nämlich ein Problem. Ja? Also es heißt, eigentlich braucht man jetzt qualifizierte Fachkräfte, die diese Maschinen bedienen können. Tatsächlich ist es so, dass zeigen Studien aus der Zeit, die schnell vergessen sind, Arbeiter fühlen sich zunächst von diesem Automatisierungsprozess entfremdet, also noch mehr zurückgedrängt eigentlich in ihren letzten handwerklichen Skills, die sie so haben. Und es wird der Versuch gemacht, sozusagen über so fachtechnisches Wissen, Mathematik und so weiter, was überhaupt nicht benötigt wird für diese Bedienung der Maschinen, ihnen aber einen neuen gesellschaftlichen Status zu geben. Das kann man wunderbar alles in so alten Suchkampagnen nachlesen, die jetzt so für, weiß ich nicht, 2 Cent zu haben sind, auch in diesem Report über Amazon. Das alles unter dem Vorzeichen, das man nicht vergessen darf, auch heute ist es noch so, aber damals wurde es viel offener diskutiert. Auch da kann man ohne weiteres sich den ein oder anderen Aufsatz mal von Marcuse wieder ansehen oder auch Erich Fromm, dass die Gesellschaft zur damaligen Zeit, wie eben, wie gesagt, heute immer noch, eigentlich Aggression fördert. Also das, was Kommunikation verspricht, ist ja sowas wie eine soziale Befriedung. Was wir aber tatsächlich haben im gesellschaftlichen Miteinander, was auch ausschlaggebend ist für einen Großteil der technischen Waren, die wir mittlerweile haben, ist, dass eigentlich in allen sozialen Beziehungen bis in die Familie rein, aber auch bis in Arbeitsverhältnisse rein, eher ein aggressives Verhalten gefördert wird und auch belohnt wird. Und das schafft natürlich Probleme an den Stellen, wo dieses aggressive Verhalten sich zum Beispiel auch tatsächlich als gewaltförmiges Verhalten in den Formen äußert, dass es eben nicht legitim ist. Also wenn Leute sich prügeln und so weiter und irgendwelche Bandenkriminalität da ist oder was auch immer, dann ist das ein Problem. Aber an sich ist es kein Problem. Also zum Beispiel einigermaßen absurd, dass bei Computerspielen, wo man sich gegenseitig umbringt, immer wieder Leute da sind, die argumentieren, dass das alles überhaupt nichts mit Aggression zu tun hätte oder gewaltfrei. Also das ist völliger Quatsch. Also natürlich geht es da um Gewalt und Aggression, ob die jetzt vielleicht kompensierend ist oder so, da kann man sich nochmal fragen. Aber also ganz eindeutig so, dass damit eine bestimmte Form von aggressivem Agieren gefördert wird und belohnt wird. Aber es ist eben bemerkenswert, dass das in der Kommunikationstheorie, die dann in den 70er Jahren entsteht, also vorher auch schon da ist, aber jetzt Raum greift, also auch nach geradezu einem Paradigmawert an den Universitäten, völlig verdrängt wird, ja, also überhaupt nicht mehr eine Rolle spielt, dass menschliches Miteinander eher konfliktbeladen, widerspruchshaft ist, dass es wie auch immer Gewalt in der Familie gibt und so weiter. Also was es gibt, ist halt ein gestörtes Kommunikationsverhältnis. Aber es gibt nicht eben offene Form von Gewalt oder versteckte Form von Gewalt, psychischer Gewalt und so weiter. Vielleicht könnte man für die 70er Jahre dann noch einen weiteren Punkt nennen, nämlich also für die Durchsetzung der Kommunikationstheorie dann auch die Enttäuschung der Linken. Also dass es mit der Revolution 68 nichts wurde, die zumindest bei einigen ja zu einem recht erfolgreichen Anpassungsversuch führt, nämlich den langen Marsch durch die Institution. Und das heißt ja auch nicht nur, wie dann später Ende der 70er Gründung der Grünen und rein in die Parlamente, sondern heißt zunächst Universität als Institution, wo man sich seiner Stelle schafft, tatsächlich ja selber schafft. Und sich gewissermaßen, also der Marsch durch die Institution ist ja so eine abgewandelte maoistische Parole, also gewissermaßen noch mit so einer maoistischen Idee ein wenig gekoppelt an demokratische Vorstellung, politisch-mediale Form der Mitsprache sichert. Und das passiert an den Universitäten zu der Zeit. Also, die Kommunikationstheorie, sehr unterschiedlich. Ich will nur einige nennen, weil ich selber damit noch nicht klar bin, um abzustecken, was mir da vorschwebt und wo ich glaube, was ein komplexes Thema zusammensehen muss. Ich hatte den schon genannt als Namen. Marshall McLuhan, der vorher schon wichtige Bücher schreibt, hat 1967 sein schönes, tolles Büchlein, Das Medium als Massage, Ja, also das ist ein Druckfehler gewesen beim und er fand das gut. Ja, also das heißt ja eigentlich, das Medium ist the Medium is a message. Ja, und der Drucker hat halt gedacht, kann das sein? Es muss eine Massage sein. Und er fand das halt gut und deswegen heißt es jetzt the Medium is the Massage und auch auf Deutsch heißt das eben das Medium ist die Massage. Ein Inventar medialer Effekte. Und also ich meine, es gibt einiges, was man bei McLuhan sehr kritisch sehen kann, was aber speziell dieses Buch zu einer dezidierten ersten Kommunikationskritik auch macht, ist meines Erachtens die Tatsache, dass es in einer nachher nie wieder reproduzierten oder von anderen versuchten Weise mit Bild und Text umgeht. Und eigentlich, ich weiß nicht, ob dieses Buch bekannt ist, ist vor einigen Jahren nochmal veröffentlicht worden auf Deutsch. Also das kann man sich für wenig Euro zulegen. Und wenn man diese alten Zuckerbändchen kauft für ein paar Cent und dann diesen McLuhan, dann ist man so ganz gut bedient mit seinem Taschengeld. Für 15 Euro kommt man da ganz gut hin. Philosophisch insgesamt zu dieser Zeit spielt eine Rolle der sogenannte Linguistic Turn. Der spiegelt sich in verschiedensten Theorien wider, die sich jetzt allesamt kaprizieren darauf, dass soziale Verhältnisse in erster Linie nicht als materielle Verhältnisse beschrieben werden, also als konkrete materielle Verhältnisse, in denen lebendige Subjekte miteinander umgehen und Konflikte haben, sondern all solche Phänomene dargestellt werden als lesbare Kontexte, also gewissermaßen behandelt werden wie Literatur. Das meiste sind auch Literaturwissenschaftler, die aufgrund der Krise der Literatur jetzt auf andere Textformen sozusagen ausweichen. Und dafür spielt auch dieser Linguistic Turn eine Rolle. Wenn man von Kommunikationstheorie spricht, auch vielleicht noch im Sinne der kritischen Theorie, die sich in einer Person ein bisschen dann auch verabschiedet von der kritischen Theorie, aber doch noch weiterhin gilt als kritischer Theoretiker, des Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns. Sein Hauptwerk erscheint 1981, in der er ja darlegt, dass gewissermaßen mit diesem Kommunikationsparadigma mehr an Emanzipation zu erreichen sei, als mit dem Versöhnungsparadigma der von ihm sogenannten älteren kritischen Theorie. Der beleuchtet wiederum in einem Buch von 1973, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, dass es durchaus auch Sinn macht, also das nochmal im Vergleich zu dieser Studie von Bruder, sich zu überlegen, mit welcher Kraft Kommunikationsverhältnisse jetzt auch institutionell verankert werden in den 70er Jahren. Denn es gibt Probleme. Also es ist nicht einfach so, dass es nur darum geht, die Ökonomie entwickelt sich weiter, die Kulturindustrie entwickelt sich weiter, man hat neue Bereiche, in denen man irgendwie Geld machen kann, sondern was Habermas in Legitimationsprobleme des Spätkapitalismus beschreibt, ist ja, dass es eigentlich eine Loyalitätskrise gibt. Ja? Also nach 68 ist es so, dass kaum noch Vertrauen besteht in die dann bereits etablierten demokratischen Institutionen und die gewissermaßen neue Verfahren brauchen, um dieses Vertrauen, um diese Loyalität, und es ist immer auch die Loyalität der Herrschenden selbst in ihrer eigenen Institution, um diese Loyalität zurückzugewinnen. Und da gibt es eine ganze Reihe, also ich nenne jetzt einfach nur mal so drei Bücher, eine ganze Reihe von Publikationen, die in den 70er Jahren alle um Kommunikation kreisen, durchaus im kritischen Sinne, das sei hier überhaupt nicht abgesprochen, aber eben versuchen, auf diese Gesellschaft zu reagieren, die jetzt zunehmend in ihr Zentrum von gesellschaftlichen Verhältnissen, Kommunikationsverhältnisse setzt. Und ich nenne diese Bücher gleich, warum ich einfach die Titel jetzt mal vorlese. Klaus Menne, Max Loser, Astrid Osterland, Carola Brede, Emma Mörsch, Sprache, Handlung und Unbewusstes, 1976. Utz Maas und Dieter Wunderlich, Pragmatik und sprachliches Handeln mit einer Kritik am Funkkolleg Sprache, 1972. Jörg Aufermann, Hans Bormann und Ralf Sülzer, Herausgeber, gesellschaftliche Kommunikation und Information, zwei Bände, 1973. Ich habe diese drei Bücher jetzt erwähnt, deshalb, weil man hier auch noch was anderes sehen kann, nämlich die Beschäftigung mit Kommunikationsform Also um nochmal klarzumachen, was Marsch durch die Institution respektive Universität bedeutet. Die Beschäftigung mit neuen Kommunikationsformen hieß auch selber, neue Kommunikationsformen in den Forschungszusammenhängen zu etablieren. Ja, also was auffällt ist, riesige Reihung von Autoren, Autorinnen, Herausgeberschaften, also eine Reader-Kultur, die es vorher auch schon gegeben hat, wird jetzt völlig etabliert. Also es gibt immer mehr, nochmal die Surkamp-Bändchen, immer mehr Bände, die einfach Textzusammenstellung von Forschungskollegs und so weiter sind. Und es wird sozusagen in der Forschung jetzt auch selber kommuniziert und ganz entscheidend, das Ganze wird rückgekoppelt an andere Themen. Es war jetzt so gar nicht so klar bei den ersten beiden Büchern, dass es da wesentlich um Kommunikation geht. Andere Themen wie Sprache, Handlung, das ist ganz entscheidend. Ne? Deswegen auch Habermas-Theorie des kommunikativen Handelns. Also es wird die Praxis wieder reingeholt in diese Überlegung zur Kommunikation. Also Sprache und Handeln ist immer mit dabei. Die französische Theorie, weil das die zweite wichtige Säule ist, natürlich zu der Zeit ein bisschen anders gelagert, da geht es um Diskurs, aber auch um Sprache, auch um Kommunikationsprozesse, eher vielleicht noch dabei, davon auszugehen, dass es misslingende, scheiternde Kommunikation ist. Derrida, Ende der 60er Jahre, hat seine Grammatologie und andere Schriften, die man auch dementsprechend lesen könnte. Baudrillard reagiert in den 70er Jahren auf Enzensbergers Kommunikationstheorie mit Requiem über die Medien, also sagt erstmals, es gibt überhaupt keine Medientheorie und man kann in Klammern dazu setzen, auch keine Kommunikationstheorie, nämlich mit dem Verweis darauf, dass sich die gesellschaftliche Wirklichkeit, er ist in den USA, guckt sich an, wie das städtische Leben in den großstädtischen Ghettos da organisiert, dass also mittlerweile die Lebenswirklichkeit der Menschen sich so weit verändert hat, dass eigentlich Kommunikationstheorien immer nur defensiv im Nachhinein beschreiben können, was da eigentlich passiert, aber nicht mehr wirklich erfassen können, wie eben zum Beispiel Menschen miteinander umgehen. Also dieses Mikrofon hat unterschiedlichste Formen von Verzerrung. Auch das ist ja, kommen die an? Also ich höre sie immer nur. Auch das ist ja ein Teil verzerrter Kommunikation. Ganz wichtig sind dann in den 80er Jahren, also ich finde signifikant, ja, zwei Bücher, die ich beide kurz erwähne. Das eine ist der französische Phänomenologe, der mittlerweile dann als postmoderner Philosoph schlechthin galt, Jean-François Lyotard, der 1983 sein Hauptwerk veröffentlicht, Der Widerstreit. Also indem er versucht, eigentlich so etwas wie eine poststrukturalistische, postmoderne Informationstheorie zu entwickeln, nämlich nochmal, aber eben in ganz anderer Terminologie sagt, dass Information immer ein Tauschverhältnis ist, was eigentlich von vornherein nichts anderes ist als auch ein Warentauschverhältnis. Also er begründet nicht, dass Information eine Ware ist über den Produktionsapparat der Information, also darüber, dass, was weiß ich, Fernsehen, Nachrichten einkaufen und so weiter, sondern er begründet über die Vorgänge, also letztendlich über das Kommunizieren mit Information, warum die Informationslogik eine Tauschlogik ist, die gleichbedeutend ist mit der Warentauschlogik. Das zum einen und zum anderen, der Widerstreit ist ein Konzept, der davon ausgeht, dass Kommunikation nicht funktioniert. Also so könnte man das runterbrechen. Und das ist interessant, dass das eine philosophische Antwort ist auf etwas, was gleichzeitig mit einer anderen Gestalt auf ganz anderer Ebene noch sehr spektakulär diskutiert wurde, 1985. 88 ist das Buch, was ich jetzt erwähne, dann auf Deutsch erschienen, nämlich Neil Postman. Ich weiß nicht, wie weit er hier noch bekannt ist. Also das Buch, was ich meine, ist Wir amüsieren uns zu Tode. Ja? Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie. Und was seine These ganz einfach ist, ist, dass selbst ernste, also in Anführungszeichen ernste Informationen, wie auch immer, Auseinandersetzung mit Katastrophen, mit Krieg, Krieg selbst als Thema, reingezogen wird in das, was man heute so fast positiv Infotainment nennt. Also wir kennen eigentlich die Auseinandersetzung in der Kommunikationsgesellschaft mit was auch immer, gesellschaftlichen Widersprüchen, Konflikten, Krieg, Totschlag, Gewalt, nur als Unterhaltungsprogramm. Und es ist sehr bezeichnend, dass sowohl Lyotards Widerstreit philosophisch vom Tisch ist, was aber vielleicht eher ein Problem der Philosophie selber ist, aber eben auch diese vielleicht streitbaren, aber sehr radikalen Thesen von Postman heutzutage, wo man genügend Anlass hätte. Also allemal über die ganze Smartphone und so weiter, Twitter, sonst wie Instagram-Kultur, genügend Anlass hätte, das zu diskutieren, dass das völlig vom Tisch ist. Also dass es überhaupt nicht mehr in Frage steht, ob vielleicht grundsätzlich mit diesen Kommunikationsverhältnissen, die wir heute haben, etwas nicht stimmt. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Nämlich, ganz einfacher Punkt noch zum Schluss, als Frage sozusagen, ob es denn nicht so ist, dass über diese Entwicklung die Kommunizierenden als Konsumenten eben auch ihre Kommunikation zu einem Konsumakt machen. Gleichzeitig, was ist überhaupt das Problem? Das Problem ist unter anderem eine, ich habe hier den aufgeschrieben, das muss ich kurz auf den Kopf reproduzieren, eine Folgenlosigkeit. Also das heißt zum einen eine Folgenlosigkeit dahingehend, dass, um diesen Titel von Jürgen Habermas aufzugreifen, aus dem kommunikativen Handeln selber eigentlich keine gesellschaftliche Praxis mehr entsteht, die in der Lage wäre, gesellschaftliche Verhältnisse auch, wie es heute so neudeutsch heißt, nachhaltig zu verändern. Also das ist abgeriegelt mittlerweile durch die Kommunikationstechnologien selber. Ja, also wir haben zwar die Debatten, was heißt Debatten, also es gibt so diese mediale Aufmerksamkeit dahingehend, arabischer Frühling, Twitter-Revolution und so weiter, was alles so möglich ist mit den technischen Medien. Was nicht vergessen werden darf und sollte, ist, insgesamt handelt es sich hierbei alles um privatwirtschaftliche Erfindung. Ja, also es ist keine einzige Technik dabei. Das gilt selbst für Wikipedia nicht oder sonstige Zugänge, die man haben kann über Unix-Systeme oder Open-Source-Dokumente. Also es gibt keine Technik, die nicht in letzter Instanz vermittelt ist über einen Komplex von privatwirtschaftlicher, ökonomischer Technologie, die sich ergeben hat seit den 80er Jahren. Ja. Also das ist ein ganz entscheidender Einschnitt, der zu tun hat mit Digitalisierung und der Entwicklung von Märkten, auch von globalen Märkten, der seit den 80er Jahren sich sozusagen verselbstständigt hat dahingehend, dass er als völlig normal angesehen wird. Ne? Also dass der Zugang über Internet weitgehend funktioniert über entweder Microsoft oder Apple. Und auch wenn man sagt, ich habe mir aber eben, was weiß ich, Unix oder Linux draufgeladen, heißt das trotzdem, dass man zum Beispiel auch mit einigermaßen einfachem technischen Know-how, wie das in den 70er Jahren noch halbwegs möglich war, also wo jeder sich mit ein bisschen Lötkenntnissen selber was zusammenbauen könnte, selbst einen Taschenrechner bauen konnte, also dass man hier nicht mehr hinterherkommt mit der apparativen Technik. Die aber gleichzeitig personalisiert ist. Das ist auch ganz klar, also seit den 70er Jahren gibt es eben dieses Phänomen Home Computer und Personal Computer. Das sind ja zwei Begriffe, die schon von Anfang an sehr ähnlich benutzt worden sind. Und heute zielt eigentlich die gesamte Computer-Digitaltechnologie darauf ab, das, was man da hat, von Smartphone über Tablet und den entsprechenden Apps als Teil der Persönlichkeit zu installieren. Also man verlängert in das Netz seine Persönlichkeit, alle Daten sind mittlerweile in der Cloud und so weiter. Das kann man sagen, es ist nur ein technisches Phänomen, das stimmt aber nicht. Also was damit passiert ist, dass man gleichzeitig sozusagen Handlungsspielräume, die man im leibhaftigen Lebensraum hat, abgibt an technische Verfahren und damit auch mehr beschäftigt ist letztendlich als mit einer tatsächlichen interpersonalen Kommunikation, die face-to-face stattfinden würde. Also das wird technisch verschoben. Das kann man übrigens daran sehen, auch wie in der Telekommunikation etwa Werbung sich verändert hat. Also wie in den 70er Jahren noch gewissermaßen der, der Umgang mit diesen tatsächlich sehr klobigen Apparaten so dargestellt werden musste, dass es zum Beispiel für die Hausfrau eine Möglichkeit ist, Kontakt zur Außenwelt zu haben, mit anderen Hausfrauen, also Freundinnen in Kontakt zu treten und so weiter. Und diese Bilder, also wo quasi die Technik hilft, rauszukommen aus einer Isolation, sind natürlich völlig verschwunden. Stattdessen ist klar, man lebt von vornherein in einer technisch verschalteten Welt. Und alles, was neu ist, ist eigentlich nur die Wiederholung dessen, was schon da ist, nur mit noch mehr Geschwindigkeit, noch mehr Zugriffsmöglichkeiten, noch mehr Möglichkeiten, das, was man an eigentlich konkreten Handlungen noch hat, in abstrakte digitale Form zu verpacken. Und da gewinnt diese Folgenlosigkeit von Entscheidungen, von der ja auch Enzensberger gesprochen hat, ne? Also die Fiktion, politisch eingreifen zu können, natürlich enorm an Raum und verselbstständigt sich auch dahingehend, dass, ja, sozusagen, ich versuche jetzt das Schlusswort zu finden, die Medienkommunikation eigentlich beides nicht ist, also weder Kommunikation noch eine Vermittlung, also ein medialer Zugang zur Welt. Damit will ich jetzt einfach mal aufhören.